In 2 Tagen, meine Damen und Herren, am 10. Januar jährt sich der Geburtstag der in Westfalen geborenen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zum 200. Mal. Aus diesem Anlass bringen wir heute Abend in einer Wiederholung das Hörstück Annette und ihre Kinder von Ludwig Harig. Es ist zugleich die erste Folge einer Hörspielserie, die der saarländische Autor zwischen 1976 und 1978 unter dem Titel Deutsche Augenblicke für den NDR konzipiert hatte. Exemplarische Momente deutscher Geistes- und Kulturgeschichte wurden dabei von Ludwig Harig jeweils ins Blickfeld gerückt. Hören Sie zunächst den Autor mit einigen Erläuterungen zu seiner Hörfolge Annette und ihre Kinder. Diese Aufnahme und das folgende Hörspiel entstanden 1976 beim Norddeutschen Rundfunk. Die Regie hatte Heinz Horstnich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Ludwig Harig, der Autor des Hörspiels, das Sie im Anschluss an diese wenigen Sätze hören werden, die ich Ihnen zur Einführung sagen möchte. Das Hörspiel Annette und ihre Kinder gehört in eine Hörspielreihe, die den Titel trägt Deutsche Augenblicke, Gespräche aus dem Volks- und Geistesleben. In dieser Hörspielreihe werden Momente vorgeführt, in denen sich phänotypisch, das heißt in Erscheinungsbildern, deutsches Denken, deutsches Fühlen, deutsches Handeln, deutsches Dichten und Trachten darstellt. Diese deutschen Augenblicke weisen auf ganz alltägliche Erscheinungen hin, zeigen in ihnen aber Strukturen auf, innerhalb derer sich politisches, soziales und kulturelles Handeln bedingt. Die einzelnen Hörspiele stellen sich als Gespräche dar. Eine einzelne Person oder Einzelpersonen, die sich mit dem Thema befassen, treten auf spielerische Weise in erfundene Gespräche mit anderen Personen ein. Dabei sind die ersteren Personen reale Personen, deren Äußerungen authentisch im Originalton festgehalten, die anderen Personen dagegen historische Personen, deren Worte literarisch festgehalten sind. Diese Art der Gesprächsführung soll eine Dialektik zwischen realer und erfundener Welt zum Vorschein bringen. Diese Dialektik soll vor allem auf den Widerspruch zwischen sogenannter Authentizität und sogenannter Fiktion, aber auch auf den zwischen einfachem Leben und überhöhter Literatur aufmerksam machen. Das Spiel Annette und ihre Kinder hat die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und ihre heutige Verehrung zum Thema. Ich bin in Meersburg am Bodensee gewesen und habe mit den Verwalterinnen des Erbes der Dichterin gesprochen. Die Tonaufnahmen dieses Gesprächs habe ich mit Zitaten in Verbindung gebracht, die allesamt aus Briefen Annettes und ihres jüngeren Freundes Levin Schücking stammen. Levin Schücking und die beiden Damen treten auf diese Weise als Kinder Annettes auf, indem sie deutsche Augenblicke der Verinnerlichung oder die Verinnerlichung deutscher Augenblicke vorführen, und zwar die Verinnerlichung einer historischen Stätte, die Verinnerlichung eines Lebens, die Verinnerlichung einer unglücklichen Liebe und die Verinnerlichung einer literarischen Wirkung. Auch die Musik, die Sie hören, stammt von Annette von Droste-Hülshoff. Sie wird gesungen von Gerlinde Schmidt-Nafts aus Überlingen am Bodensee und begleitet von Jeliko Sojcic. Hören Sie Annette und ihre Kinder aus der Reihe Deutsche Augenblicke, Gespräche aus dem Volks- und Geistesleben. Es stehet ein Fischlein in einem tiefen See, da mocht ich wohl schauen, ob es kommt in die Höhe. Man blieb über Liebes Fräulein, Der alte deutsche Stromgott mit dem grünen Haar, dem Rebenumkränzten, lässt das deutsche Fräulein, die blondlockige Schwanhilde, in der Ferne grüßen. Es ist doch ein prächtiges, altes, wenn nicht bemoostes, doch betanktes Haupt, der Rhein, an dessen Ufern mit ihrer sonnig heiteren, reinen Luft, mit dem Glas des Abendrots auf ihren Felsenmassen, mir unendlich leicht und heiter zumute geworden ist. Während freilich grad der Post entgegenspaziert, schreibe ich Ihnen nun zum ersten Male aus der weiten Welt heraus und bin dabei so eigentümlich froh, dass ich Ihnen einmal förmlich schreiben kann, so was man schreiben nennt. Denn von Münster aus gab es immer nur Billets, wenn auch noch so lang. Jetzt aber schreibe ich Ihnen zum ersten Mal wie meinem Tentchen, das mir böse wird, wenn der leichtsinnige Neffe nichts von sich hören lässt. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar besinnliche Minuten schenken können, als kleine Belohnung für den schweren Weg, den Sie oben gemacht haben. Soll ich jetzt erst vom Haus erzählen, von diesem Raum oder allgemein von Ihrem Leben? Anschließend werde ich Ihnen mehr über das Fürstenhäuschen erzählen. Es hat eine große Vergangenheit, so klein wie es ist, das kleine Häuschen, aber Sie werden nachher die große Geschichte hören. Ich begrüße Sie hier im Paradezimmer des Fürstenhäusles. Paradezimmer, das ist ein Name, den Annette von Droste-Hülshoff voller Stolz ihrem kleinen Haus gegeben hat, als sie es erwerben konnte. Sie ist ja eine gebürtige Westfälin. Wir haben hier das Bild von ihrer Burg Hülshoff, wo sie am 10. Januar 1797 geboren wurde. Sie werden alle wissen, dass die Droste aus Westfalen stammt. Eine alte Wasserburg in Münsterland ist ihre Heimat. Kennen Sie vielleicht die alte Burg? Ist oben das Land der Heide und Moor. Sie kennen bestimmt aus der Schulzeit der Knabelmoor. Ja, das ist sie selbst, wie sie über die Heide und Moor geht als Kind. Es ist 8. Nun sind Sie doch allein, mein liebes, liebes Mütterchen, dass ich etwas mit Ihnen plaudern kann. Ich wollte, es könnte Sie so aufrichten, wie ich es möchte, so recht Ihnen allen Kummer für eine halbe oder ganze Stunde fortschwatzen. Es ist heute Ihr Namenstag, ja. Ich denke deshalb auch, Sie sind heute in einer Stimmung, die so ernst, beschaulich und großartig ist, dass alles Unangenehme um Sie her nicht mehr auf Sie wirken kann, dass es zu Ihrer Höhe nicht hinauf kann. Halb freue ich mich, dass Sie diesen Abend nicht schon diese Zeilen zu lesen bekommen. Denn ich bin bange, mein Geschwätz käme auch nicht bis zu Ihrer Stimmung hinauf. Soll ich Ihnen Glück zu Ihrem Namenstage wünschen? Das würde sich schön machen, lächerlich in Ihrem Trappel, Ihrem Schmerz um die Ihrigen, egoistisch von mir, der sich selber damit Glück wünschte. Soll ich Ihnen was schenken? Ich habe kaum den Mut. Doch, einige vertrocknete Blumen. Womit es also zusammenhängt, Sie sind gestern Mittwoch schon aus dem Schlossgarten geholt. Ich wollte heute Morgen sie Ihnen schicken. Hier haben wir dann ein paar Bilder aus der Jugendzeit Annettes. Da ist sie mit 16 Jahren etwa, gleich daneben das hübsche Bild, wo sie den Kindern von Rüschhaus, das war der Witwensitz ihrer Mutter in Westfalen, wo sie den Bauernkindern der Umgebung Märchen und Sagen und Spukgeschichten erzählt. Das war ihre Stärke, anderen gruselige Geschichten zu erzählen. Die zweite Station ihres Lebens war Rüschhaus, der Witwensitz der Mutter in der Nähe von Schloss Hülshoff. Als ihr heißgeliebten Vater starb, ist die Mutter mit ihren beiden Töchtern in das Witwensitz gezogen. Der ältere Bruder, den man dort hinten sieht, und seine Frau haben Schloss Hülshoff übernommen. Und die Mutter zog hier mit ihren beiden Töchtern, Annette und Jenny. Die Jenny, die man hier sieht, die Frau von Lasberg, war die Schlossherrin von der alten Burg. Später hat ihre Schwester hier den Freiherrn von Lasberg geheiratet und so kam Annette nach der alten Meersburg. Lasberg hatte die Burg erworben. Er war ja ein berühmter Sammler alter Handschriften, hatte unter anderem auch das Nibelungenlied in seiner großen Sammlung. Annette, als so früh geborenes Kind, blieb immer zart und kränklich. Es ist immer angenommen, dass sie lungenkrank war. Und sie kam nach Meersburg zum Besuch bei ihrer Schwester auf der alten Burg, ursprünglich wegen ihrer schlechten Gesundheit. Als die Schwester dann nach Meersburg zog und Annette zu 3 langen Aufenthalten hierher kam mit der Postkutsche, 200 Stunden damals vom Münsterland bis hierher, auf schrecklich holprigen Wegen. In Briefen hat sie oft darüber gejammert und sich beklagt, wie schrecklich dieses Reisen zur damaligen Zeit war, wo heute, denken wir manchmal, es sehr romantisch gewesen. Aber sie war natürlich oft sehr krank und es war für sie eine große Mühe. Noch einmal hatte ich einen schweren Stand die Stiegen hinauf, wo der Wind wieder alle Macht hatte. Und besonders auf der langen, schmalen Brücke über den Mühlrädern, wo ich einmal keinen anderen Rat wusste, als mich platt hinzuwerfen und doch wohl herabgeweht wäre, wenn nicht der Müller, der auch gerade genötigt war, die Brücke zu passieren, mich am Boden festgehalten und dann auch die letzte Stiege hinaufgeleitet hätte. Als ich ins Schloss kam, schnatternd und einen nassen Streifen hinter mir lassend, wie ein geschwemmter Hund, ward ich auch empfangen wie ein armer Hund. Es misslang mir, in mein Zimmer zu schlüpfen. Lassberg stand zufällig im oberen Flur und erhob ein solches Geschrei, um Gottes Willen, wo kommen Sie her, was haben Sie gemacht, was denken Sie auch, dass ich gleich auf eine sehr unerwünschte Weise en famille geriet. Mama war anfangs wirklich böse, glaubte mir aber doch sogleich, dass ich bei ganz leidlichem, spazierfähigem Wetter ausgegangen sei. Lassbergen konnte ich mich nicht begreiflich machen. Er war tauber wie gewöhnlich. Und ich habe ihn mitten in seinen Exklamationen über meine Unvernunft müssen stehen lassen, denn mich fror erbärmlich. Jenny sagte nichts, aber sie bestellte sogleich einen heißen Krug und Tee, nahm mich dann beim Arm und brachte mich in meinem Zimmer zu Bette. Meinen dicken Rock habe ich 8 Tage lang nicht anziehen können, so lange hat er auf dem Boden trocknen müssen. Da mir das Abenteuer nicht geschadet hat, ist's mir doch lieb, den See einmal in seiner tollsten Laune gesehen zu haben. Umso mehr, da es nur für einmal im Leben ist, denn ein anderes Mal werde ich mich hüten. Annette war gern hier zu Besuch und auf einem dieser Aufenthalte auf der alten Meersburg kam sie dazu, dieses Häuschen hier sich zu ersteigern. Ja, die Geschichte des Fürstenhäusens, wie Sie hier auf den Wappen sehen, das erste ist der Erbauer, ein Fugger aus der bekannten Augsburger Familie, 1593, so alt ist das Haus schon. Er ist Fürstbischof in Konstanz gewesen. Die Konstanzer Bischöfin residierte in Meersburg über 500 Jahre. Und 200 Jahre gehörte das Fürstenhäuschen, die Kirche, als Sommerhäuschen. Und ich glaube, wenn die Wände sprechen können, die können manche Geheimnis verraten. Dieser Herrn spielte eine große weltliche Rolle damals. Nach der Napoleonzeit, die Säkularisation, die ganzen kirchlichen Besitze sind verstaatlicht worden. Das nächste Wappen, das Sie hier sehen, ist der Großherzog von Baden. Die alte Burg sollte damals abgebrochen worden und in den Steinen Straßen gebaut. Da haben wir den Freiherr von Lassberg, der Schwager der Droste, zu verdanken, dass er seinem Schloss in der Schweiz verkauft hat, um die Meersburg zu retten. Es soll heute die älteste bewohnte Burg in Deutschland. Es lohnt sich sehr anzuschauen, wenn Sie es noch nicht besichtigt haben. Das nächste Wappen, wie Sie hier sehen, mit dem fliegenden Fisch, ist die Droste. Also das Fürstenhäusle, das schon heute fast 400 Jahre alt ist, stand damals ziemlich verlassen da. Und auf der Steigerung hat sie ihr ganzes Honorar, was sie für ihren zweiten sehr erfolgreichen Gedichtband bekam, eingesetzt und es dann zu ihrem Eigentum gemacht. Jetzt muss ich Ihnen auch sagen, dass ich seit 8 Tagen eine grandiose Grundbesitzerin bin. Ich habe das blanke Fürstenhäuschen, was neben dem Wege zum Frieden liegt. Doch dort waren sie nicht. Aber man sieht es gleich am Tore, wenn man zum Fiegel geht. Nun, das habe ich in einer Steigerung nebst dem dazugehörenden Weinberge erstanden. Und wofür? Für 400 Reichstaler. Dafür habe ich ein kleines, aber massiv aus gehauenen Steinen und geschmackvoll aufgeführtes Haus, was 4 Zimmer, eine Küche, großen Keller und Bodenraum enthält und 5000 Weinstöcke, die in guten Jahren schon über 20 Ohm Wein gebracht haben. Es ist unerhört. Aber keiner wollte bieten, dieses unglückliche Jahr bringt nur Verkäufer hervor. Gottlob ist's kein armer Schelm, dem ich es abgekauft, sondern der reiche Großherzog von Baden, dem dies vereinzelte Stückchen Domäne lästig war. Früher gehörte es den Bischöfen von Konstanz und der Letztverstorbene ließ dies artige Gartenhaus bauen, wo er manchen Tag soll gespeist haben. Die Droste war zum Besuch bei ihrer Schwester auf der Burg unten, als sie diesen Besitz erworben hat. Das ist mit das erste Geld, das sie selbst verdient hat, gerade von der Judenbuche, das werden Sie auch kennen, im Jahr 1843. Und wie Sie hier feststellen können, sie starb 1848. Aber von ihren Briefen nach, es war die Krönung ihres Lebens. Endlich ihre Selbstständigkeit, ihr eigenen Heim. Sie schreibt ganz sauberhaften Briefen darüber, wie sie es geliebt hat. Man geht mit einer hübsch geschweiften, etwa 8 Stufen hohen Steintreppe in den unteren Stock, der nur das Paradezimmer und die Küche enthält. Ersteres, ein Gemach von angenehmer Größe mit einem Erker, in dem das Kanapee mit Tisch und einigen Stühlen hinlänglich Raum haben und das übrige Zimmer unbeengt lassen. Man sitzt dort wie in einem Glaskasten. Ein Fenster im Rücken und 2 zu den Seiten, aber Besuchenden wird es himmlisch scheinen, der Aussicht wegen. In dies Zimmer tritt man unmittelbar von der Treppe. Die Küche daneben, wo ich einen 2. Eingang werde brechen lassen, ist klein, doch nicht bis zur Unbequemlichkeit. Und es lässt sich mit wenigen Gulden einrichten, dass das Herdfeuer zugleich den hübschen Kachelofen des Zimmers heizt, was im Winter sehr angenehm und im Sommer durch Öffnung der Fenster nach der jedesmaligen Schattenseite und Ladenschließung der übrigen leicht zu parallelisieren ist, da mein Kochherd doch nicht allzu lange und stark brennen würde und bei winterlichen Besuchen notwendig nachgeheizt werden müsste. Doch würde das Zimmer immer trocken und eine gelinde Temperatur darin erhalten werden, die die Besuche gleich hineinzuführen erlaubte. Aus der Küche führt eine Wendelstiege und Falltür in den oberen Stock, meine eigentliche Dachshöhle oder Schwalbennest. Alles mit Zierlichkeit gemacht. Die Stiege hübsch gewunden, die Falltür wie Getäfel geschnitzelt und sich in die Wand fügend, sodass sie bei Tage nicht bemerkt, sondern für eine Verzierung gehalten wird. Nachts, wenn sie geschlossen ist, passt sie mit der anderen Seite sehr genau in den Fußboden und macht die kleine obere Entree zu einem artigen Zimmerchen, wo im Hintergrunde hinter anständigem weißem Vorhange das Kammerjungfernbett verborgen sein und diese auch im Sommertagen ihre Näherei am Fenster beschicken kann. Hieran stößt dann mein eigentliches Quartier. Ein heizbares Wohnzimmer, etwa um ein Drittel größer wie ihr Kabinettchen. Und ein Schlafzimmerchen, gerade groß genug für das Nötige, Bett, Waschtisch, Schrank und noch einigem Raum zu freier Bewegung. Dieses Zimmer hier oben, das ist nach Ihrem Namen, nach Ihrer Namensgebung Ihr Schwalbennest gewesen. Man kann sich's vorstellen, es hängt hier wie so ein Nest über dem See mit 7 kleinen Fenstern. Sie selbst hat einmal über die Aussicht von hier geschrieben: Die Aussicht ist mir fast zu schön. Die Aussicht ist fast zu schön. Das heißt, mir zu belebt, was die Nah- und zu schrankenlos, was die Fernsicht betrifft. Es ist der höchste Punkt dieser Umgebungen. Gleich am Fuße des Hügels 2 sich kreuzende Chausseen. Tiefer Stadt und Schloss Meersburg, die hier ganz niedrig zu liegen scheinen. Als nächste Punkte darin, etwa 1000 Schritt entfernt und sich wunderschön präsentierend, rechts das alte Schloss, links das Seminar, von dem nachmittags der schöne Chorgesang so deutlich aufsteigt, dass keine Note verloren geht. Tief unten der See mit seiner ganzen Rundsicht. Die Insel Mainau, Konstanz, Münsterlingen, das Thurgau, St. Gallen, auf der einen Seite nur durch die Alpen beschränkt, von denen ich hier noch die ganze Tiroler Kette als Zugabe habe, von der anderen durch die höchsten Kegel des Hegaus. Es ist eigentlich wunderbar schön. Und die Meersburger halten dieses Fürstenhäuschen, auch der Hindelberg genannt, für eine unschätzbare Perle. In Meersburg, im milden Klima des Bodensees, fand sie oft Linderung für ihre Atemnot. Und man muss sie sich vorstellen, auf langen Spaziergängen. Hier haben wir zum Beispiel so ein kleines Sonnenschirmchen. Das hatte ihr ihre Schwester Jenny einmal geschenkt. Aber sich Annette damit am Ufer des Sees vorzustellen, fällt einem schwer. Sie ist sicher damit nur zum sonntäglichen Kirchgang marschiert und sonst mit Pickel und Hammer, um Steine zu klopfen für ihre große Sammlung, die sie gehabt hatte. Sie war überhaupt eine große Sammlerin. Schöne alte Stiche und Bilder, wie Sie hier oben sehen können, das hat sie mit Vorliebe zusammengetragen. Sie hatte dann auch eine ziemlich bedeutende Münzsammlung. Ich bin sehr hübsch beschenkt worden. Mineralien, griechische Silbermünzen, ein Dampfboot als Schreibzeug, zwei Mundtassen, ein geschliffenes Glas. Aber mit dem Schreiben war es vorbei. Ich musste meine besten Lümpchen anlegen und mich droben fast krank essen in Kuchen und duselig trinken in Gesundheiten. Wenn sie den Leuten so gut bekommen, wie sie mir schlecht geschmeckt haben, so wird's heuer einige Methusaleme geben. Hier in einem Rahmen im oberen Stockwerk hängen ein paar Originalhandschriften Annettes. Ein Brief, den sie an ihre Jugendfreundin Lotte Grimm geschrieben hat. Dann das mittlere Gedicht, das ist ein Entwurf zu ihrem Sentis-Gedicht. Früher lebte sie kurz bei ihrer Schwester in der Schweiz, als die Meersburg noch nicht Eigentum der Lastbergs geworden war. Und dann eine ihrer typischen späten Handschriften, das Gedicht, das Wort. Zu diesen letzten Gaben, Levin Schückig hat diesen Gesamttitel gefunden für diese Gedichte, gehört auch eines dieser wunderschönen Bodenseegedichte. Vielleicht sage ich einen dieser Verse, immer wieder erinnert man sich daran, wenn man hier oben steht. Mir ist der See ein trauter Freund, der mit mir lächelt, mit mir weint, ist, wenn er grünlich golden ruht, mir eine sanfte Zauberflut, aus deren tiefem, klarem Grund Gestalten meines Lebens steigen. Geliebte Augen, süßer Mund, sich lächelnd, tröstend zu mir neigen. Es hat mich ein paar Mal selbst überrascht, wenn beim zufälligen Zurückblicken mir einer meiner alten Lieblingsplätze ins Auge fiel, wie ich so alle Tage dran hertrotte, als wären's Laternenpfähle oder Rebstöcke. Oh, vanitas vanitatum. Ich habe auf unserem Kiesgrund noch schöne, schöne Dinge gesehen. Und das Herz hat mir ordentlich geblutet, dass sie nicht da waren. Zweimal ein Alpenglühen, wogegen das frühere gar nicht in Betracht kam. Die ganze Alpenkette wie rotes Eisen und sonst noch prächtige, mir ganz fremde Beleuchtungen. Zum Beispiel einmal die Kuppen der Berge ganz dunkelviolett, der Fuß ebenfalls und um die Mitte ein breiter Wolkengürtel, in dem das Abendrot den brennendsten Purpur widerstrahlte und der wie ein Lavastrom in allen Tinten wallte. Es war unbeschreiblich schön und fremdartig. Vielleicht könnte man hier noch zu diesen Handschriften sagen. Sie sehen ja, dass die winzig klein geschrieben sind. Aus dem geistlichen Jahr, eine Fotokopie hier, kaum ein Rand zu sehen. Sie hat winzig klein geschrieben, sie war sehr kurzsichtig und sah das kleinste Ding mit bloßem Auge sehr genau. Ein Hinweis dann auch auf ihre entzückenden Scherenschnitte, die sie mit sehr viel Liebe gemacht hat, um Geschenke zu haben für solche Freunde, die mit ihren Gedichten eben nicht so viel anzufangen wussten. Guten Morgen, lieb Mütterchen. Wie haben Sie geschlafen? Wunderbar, dass man immer in seinen Fragen banal wird, wenn man jemand recht lieb hat. Wie geht's Ihnen? Dieser gemeinste aller Gemeinplätze ist meine weichste Gefühlsäußerung, die Sie, glaube ich, je von mir gehört haben, ohne es vielleicht zu wissen. Mir geht's gut. Ich hoffe, ich bekomme heute einen Brief von Ihnen. Ein paar Zeilen. Mehr haben Sie gewiss nicht schreiben können. Vorigen Samstag war ich erschreckt förmlich, dass ich nicht etwas wenigstens geschrieben. Der Brief kam sonntags. Ich habe mich frisch und wohl ans Tageslicht gemacht. Denken Sie, ich schlafe jetzt wie ein Einsiedler auf einem Strohsack, als Remplaçant für nicht zu habende Matratzen. Das muss ich meinem Mütterchen deshalb erzählen, weil ich denke, wie das meine Mutter freute, wenn ich es ihr erzählen könnte. Die hätte so gern mich auf dem kühlen Rosshaar früher gebettet, weil ich immer ein etwas schwächlich und zart Gebäude war, konnte mich aber nicht dazu bringen, weil es sich in den weichen Federn so hübsch bis in den hellen Morgen tief hineinschlief. bis sie mir endlich eine Vogelflinte, prächtig und kostbar gearbeitet, mit allen möglichen modernsten Zierraten und Perkussionsschloss von unserem Dorfvulkan, dem tausend künstelnden Meister, dafür versprach. Hier haben wir dann die Mutter der Droste, eine sehr strenge Frau, wie man schon auf dem Bilde sieht. Darüber können auch Spitzenhäubchen und Schleifchen nicht hinwegtäuschen. Sie war sehr energisch. Annette hat einmal eine sehr reizende und humorvolle Erzählung geschrieben, bei uns zu Lande auf dem Lande. Da muss man nur etwa die Gestalten mit den richtigen Namen versehen. Schon hat man die ganze Familie der Annette vor sich. Die Mutter nennt sie darin eine tüchtige, rasche Hausregentin, die dem Kühnsten wohl zu imponieren versteht. Aber sie haltet die Zügel des Hauses nur, weil der Herr eben zu gut für die Welt sei. Der Vater war ein stiller Gelehrter, einer, der Blumen veredelte, der die Musik liebte, wunderbar die Violine spielte, der nebenbei auch sein geheimes Buch Liber Mirabilis schrieb, wo all die unheimlichen Vorkommnisse des westfälischen Landes vorkamen. Annette und er waren natürlich ein Herz und eine Seele, und sein früher Tod hat sie sehr krank gemacht. Überhaupt Erschütterungen haben Annette immer wieder aufs Krankenlager geworfen. Sie war ja ihr Leben lang geplagt von schlaflosen Nächten, von Krankheiten. Allerdings hat die Mutter das sehr lebendige Wesen Annettes nicht ganz zerbrochen durch ihre Strenge, sondern sie versuchte durch gute Hauslehrer, auch durch eigenen Unterricht, den sie der Tochter gab, ihr eine für damalige Zeiten ungewöhnliche Bildung zu vermitteln. Annette hat etwa 6 Sprachen sprechen gelernt. Davon sprach sie Latein fließend wie Wasser. Mit 12 hat sie den Vergil in deutsche Verse gebracht. Ihr Vater selbst war auch ein Lateiner, wie ich glaube schon sagte. Ihr Äußeres machte einen eigentümlichen Eindruck. Diese wie ganz durchgeistigt, leicht dahinschwebende, bis zur Unkörperlichkeit zarte Gestalt hatte etwas Fremdartiges, Elfenhaftes. Sie war fast wie ein Gebilde aus einem Märchen. Die auffallend breite, hohe und ausgebildete Stirn war umgeben von einer ungewöhnlich reichen Fülle hellblonden Haares, das zu einer hohen Krone aufgewunden auf dem Scheitel befestigt war. Die Nase war lang und fein und scharf geschnitten. Auffallend schön war der zierliche kleine Mund mit den beim Sprechen von Anmut umlagerten Lippen und feinen Perlenzähnen. Der ganze Kopf aber war zumeist etwas vorgebeugt, als ob es der zarten Gestalt schwer werde, ihn zu tragen, oder wegen der Gewohnheit, ihr kurzsichtiges Auge ganz dicht auf die Gegenstände zu senken. Hier noch ein Bild von ihrer Amme Katharina Pettendorf. Die darf man natürlich nicht vergessen, wenn man sich hier die vielen Bilder anschaut. Sie war sozusagen ihre Ersatzmutter, die das 7-Monats-Kind liebevoll hochpäppelte, dann später ihr bei allen Krankheiten beigestanden hat. Mit ihr sprach sie nur Plattdeutsch. Von ihr hat sie sicher auch die vielen westfälischen Sagen und Geschichten, die immer wieder auch in ihre Balladen einfließen. Die Stiefgroßmutter, die Anna Maria Freifrau von Haxthausen, war eine sanfte und gute Frau. Sie regte das geistliche Jahr an, das Annette ihr allerdings dann nicht gab, weil sie meinte in einem Brief, das sei nichts für so sehr gute und fromme Menschen, sondern für jene sicher sehr verbreitete Sekte derer, deren Liebe größer ist als der Glaube. In Bökendorf lebte Annette damals bei der Großmutter während langer Sommermonate. Dort stand auch die Judenbuche, und wir haben also da frühe Chroniken, in denen Annette geforscht hat und später dann dieses große, epochemachende Werk geschrieben hat. Sie hat alle 3 Hochmute, den aristokratischen, den Damen- und den Dichterhochmut. Aber sie ist trotzdem die liebenswürdigste Erscheinung, die man denken kann. Sie ist natürlich im höchsten Grade, besitzt eine Beobachtungsgabe, die wirklich merkwürdig, ist originell in jeder Beziehung, in der Musik vielleicht noch größer denn als Dichterin. Sie besitzt ein Herz voll Wohlwollen und Güte und ist doch schlau und klug wie eine Schlange, die innersten Gedanken einem aus dem Herzen lesend. Ihr Talent steht weit über dem aller unserer lebenden Dichter. Dass sie jetzt eine bedeutende Sammlung Gedichte zum Druck vorbereitet, daran bin ich eigentlich schuld. Denn ich habe ihr keine Ruhe gelassen. Da oben das Bild wird Ihnen auch bekannt vorkommen. Die Gebrüder steht darunter. Es sind die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm Grimm. Der linke auf dem Bild ist Wilhelm. Der war die große Liebe von Jenny. Aber damals waren die Standesunterschiede, so eine große Kluft an eine Heirat war nicht zu denken. Von Annette war Wilhelm Grimm nicht ganz so begeistert wie von Jenny. Er schreibt in seinem Tagebuch, sie wisse immer eine Antwort. Und das waren natürlich die jungen und viel bewunderten Professoren Grimm gar nicht gewöhnt. Annette war überhaupt eine sehr geistreiche Frau, sehr lebendig. Sie spielte als Mädchen gerne Theater und war eigentlich sehr humorvoll und lustig. Und trotz ihrer vielen Krankheiten, die sie ihr Leben lang durchstehen musste, hat sie immer wieder sich aufgerafft und ihrer Umgebung eigentlich ein heiteres Gemüt gezeigt, sodass selbst der blinde Dichterfreund Schlüter, der ja ihren ersten Gedichtband herausgebracht hatte, nach ihrem Tod erschüttert zugab, in Wirklichkeit haben wir sie gar nicht gekannt. Und das geht ja eigentlich den meisten so, dass man sich von Annette etwas ganz anderes vorstellt, eine Dame aus dem letzten Jahrhundert, die schön behaglich in ihrer Sofaecke sitzt und biedermeierliche Verse dichtet. Aber sie war ein Mensch, der der Zeit weit vorauseilte. Sie wurde von Gesichten geplagt, von unheimlichen Strömungen, die eigentlich doch unsere Zeit zu überfluten drohen. In ihrem geistlichen Jahr hat sie das ausgesprochen, dann auch in ihrem Spätwerk, dem Spiritus Familiaris des Rostäuschers. Bin müde, Mütterchen. Erzählen Sie mir etwas. Ich will die Augen zumachen und hören, wie Sie sprechen oder von Ihnen träumen. Gestern Nacht träumte ich von Ihnen. Sie saßen und schrieben. Ich fragte Sie mehrmals, ob Sie denn wüssten, wie es zusammenhing, dass die Drosten früher von Thekenbruch sich genannt. Ob Sie wohl was von Hermann Mahnenschien wüssten. Sie sagten nichts und schrieben weiter hinter zwei Wachskerzen, wie die weiße Frau. Mütterchen, lieb Mütterchen, ich habe gewiss im Schlafe Sie gesehen und bin magnetisch bei Ihnen gewesen, wie Sie an mich geschrieben haben. Bekomme ich morgen das? Gottes Segen über Sie. Mein armes, geplagtes Mütterchen. Ich will sogleich recht für Sie bitten, wenn ich nach Bett gehe, dass der liebe Gott Sie segne und ich Ihr frommes Kind bin. Es muss meinem guten Jungen, an den ich doch fortwährend denke, wohl sehr unerwartet sein, dass ich erst heute den ersten Brief an ihn beginne. Und doch ist nicht schuld daran, als der Wunsch, ihm nur einen recht guten, recht erfreulichen zu schreiben, worin ich von den vielen langen und schönen Gedichten prahlen und aus dieser Ferne in einem hübschen Nimbus leuchten könnte. Bis jetzt habe ich aber nur ein sehr schwaches Scheinchen um mich, bin eigentlich erst in den letzten Tagen recht fleißig gewesen und darf mit der Antwort nicht warten, bis die Glorie sich gehörig ausgebildet hat. Weshalb ich so spät wieder an die Arbeit komme? Hör zu. In den ersten 8 Tagen war ich todbetrübt und hätte keine Zeile schreiben können, wenn es um den Hals gegangen wäre. Ich lag wie ein Igel auf meinem Kanapee und fürchtete mich vor den alten Wegen am See wie vor dem Tode. Darüber gleich das Bild von Levin Schücking, ihrem Dichterfreund, der sie sehr anregte, der auch den zweiten sehr erfolgreichen Gedichtband herausbrachte, der nach ihrem Tode ihre Biografie schrieb. Ihm hat sie immer wieder auch erzählt und er meinte in seinen Lebenserinnerungen, wenn sie auf dem Sofa saß wie eine Türkin mit überschlagenen Beinen und erzählte, dann konnte man meinen, dass die Spinnräder unten wieder zu surren anfingen, obwohl man doch wusste, dass die Mägde längst zu Bett gegangen waren. Aber später kam der Levin Schücking auf der Burg. Er war den einen Winter als Bibliothekar hier. Das ist eigentlich die größte Zeit ihres Lebens. In diesen kurzen paar Monaten ist ein ganzen Band ihrer größten Werke geschrieben worden. Wenn ich träume, du liebst mich so, Mann. Guten Morgen, Levin. Ich habe schon 2 Stunden wachend gelegen und in einem Fort an dich gedacht. Ach, ich denke immer an dich. Immer. Doch punktum davon. Ich darf und will dich nicht weichstimmen. Muss mir auch selbst Courage machen und fühle wohl, dass ich mit dem ewigen Tränenweidensäuseln sowohl meine Bestimmung verfehlen als auch deine Teilnahme am Ende verlieren würde. Denn du bist ein hochmütiges Tier und hast einen doch nur lieb, wenn man was Tüchtiges ist und leistet. Schreib mir nur oft, mein Talent steigt und stirbt mit deiner Liebe. Was ich werde, werde ich durch dich und um deinetwillen. Mich dünkt, könnte ich dich alle Tage nur 2 Minuten sehen. Oh Gott, nur einen Augenblick. Dann würde ich jetzt singen. Schreib mir, dass du mich lieb hast. Ich habe so lange nicht ordentlich gehört und bin hungrig darauf. Hier haben wir ein Bild von dem bekannten Schücking. Er hat eine sehr große Rolle in das Leben der Droste gespielt. Er hat ihr vielleicht das größte Glück in ihrem Leben gebracht, aber auch das tiefste Leid. Aber ohne Schücking war ein Teil ihrer größten Werke nie geschrieben worden, auch wahrscheinlich nie veröffentlicht worden. Es ist durch sein Verständnis für die Droste eine der wenigen die damalige Zeit, die einen genialen Geist ernst genommen hat. Das ganze Tragik ihres Lebens war, dass sie 100 Jahre zu früh gelebt hat. Von ihrer Familie und von ihrer Umwelt, sie oft gesagt, Annette spinnt wieder. So wenig war sie in ihrer Zeit ernst genommen. Aber mit Schücking konnte sie jede Gedanke aussprechen. Sie fand Verständnis und Anregung. Er war auch selbst Schriftsteller. Und die haben einen herrlichen paar Monate, den einen Winter auf der Burg. Und stundenlang konnten sich spazieren und unterhalten. Annette konnte ihm jede Gedanke aussprechen, die sie in sich gehalten hat, ihr Leben lang, und fand Verständnis. Er hat sie immer wieder Mut zugeredet, schreibt das auf, Annette. Das ist durch Schücking, dass ein ganzer Band ihrer größten Werke in einem Winter entstanden ist. Aber sie haben sich irgendwie gestritten, das wird man genau nie wissen, was wirklich geschehen ist. Man soll eigentlich ihre eigenen Briefen lesen, eine gute Biografie darüber. Aber auf jeden Fall, sie hat sehr bittere Enttäuschungen in Schücking. Und wir wissen aus ihren eigenen Briefen, dass er mitschuldig ist an ihren frühen Tode. Aber ohne Schücking wäre ihr sämtliche Werke auch nie veröffentlicht worden. Das hat er geschafft, 30 Jahre nach ihrem Tode. Sonst wahrscheinlich wären sie nie veröffentlicht worden. Was machen aber Ihre Gedichte? Zaudern Sie doch nicht länger, liebes Mütterchen. Jungmann hat ja auch seine 2. Auflage gegeben, wenn er sie mir doch schickte. Ich habe neulich von Herrn von Lassberg einen Brief bekommen, der mich außerordentlich gefreut hat. Danken Sie ihm doch aufs Herzlichste dafür. Vergesst mich auf der Meersburg nicht. Ich denke so viel an den Kreis dort. Meine Chiffre in der Allgemeinen Zeitung ist S vor dem ersten Wort jedes Aufsatzes. Dieser Tage, übermorgen, erscheint einer über einen Aufsatz der Revue des Deux Mondes, den Sie lesen müssen. Ich war sehr geneigt, den französischen Kritiker glimpflich zu behandeln, weil er mich mit Simrock zu den hoffnungsvollen Poeten Deutschlands rechnet. Will mein Mütterchen die Dombausteine lesen? So schicke ich sie ihr leihendlich. Sie kosten viel. Ich habe sie nicht beigelegt, weil manches darin, was sie unangenehm berühren könnte. 1000 Grüße von Ihrem treuen Jungen. Ob ich mich freue, nach Hause zu kommen? Nein, Levin. Nein. Was mir diese Umgebung vor 6 Wochen noch so traurig machte, macht sie mir jetzt so lieb, dass ich mich nur mit schwerem Herzen von Ihnen trennen kann. Hör, Kind. Ich gehe jeden Tag den Weg nach Haltenau, setze mich auf die erste Treppe, wo ich dich zu erwarten pflegte, und sehe ohne Lorgnette nach dem Wege bei Vogelsgarten hinüber. Kömmt dann jemand, was jeden Tag ein paar Mal passiert, so kann ich mir bei meiner Blindheit lange einbilden, du wärst es. Und du glaubst nicht, wie viel mir das ist. Auch dein Zimmer habe ich hier, wo ich mich stundenlang in deinen Sessel setzen kann, ohne dass mich jemand stört. Und den Weg zum Turm, den ich so oft abends gegangen bin. Und mein eigenes Zimmer mit dem Kanapee und Stuhl am Ofen. Ach Gott, überall. Kurz, es wird mir sehr schwer, von hier zu gehen, obendrein noch 200 Stunden weiter, als wir jetzt schon getrennt sind. Solltest du es wohl recht wissen, wie lieb ich dich habe? Ich glaube kaum. Aber wie immer in Ihrem Leben, dieses Glück ist eigentlich kurz gewesen. Sie könnte leider nicht ständig hier oben wohnen, weil das ist gerade die letzte Zeit nach der Trennung von Schücking. Sie ist so schwer krank geworden, dass sie die Pflege von ihrer Schwester brauchte. Dort starb sie auch unten auf der Burg bei der Schwester von der Familie. Schuld an ihrem Tode? Ja, das ist eine lange Geschichte. Das ist mehrere Sachen, die dazugekommen sind. Das geht zu weit in eine kurze Führung, das alles zu erzählen. Müssen Sie einmal die Briefe oder es gibt eine sehr gute Biografie, verschiedene Biografien über Ihrem Leben. Da muss man seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Man kann nur vermuten, was wirklich gewesen ist. Frau Baronin sagte, dass Sie sehr viel Glück gehabt habe mit Levin Schücking, aber auch viel Leid durch ihn erlitten habe. Und sie sagte, dass er vielleicht auch nicht schuldlos an ihrem Tod gewesen sei. Ja, er hat gegen Ende ihres Lebens einen Roman veröffentlicht, Die Ritterbürtigen. Und darin Dinge über den westfälischen Adel veröffentlicht, die er eigentlich nur von ihr haben konnte. Die sie in gemeinsamen Stunden miteinander ausgeplaudert hatte. Natürlich niemals hatte sie an eine Veröffentlichung gedacht. Und als das Buch dann herauskam, fiel der ganze westfälische Adel über sie her, aus verständlichen Gründen. Heute regt uns das Buch nicht mehr auf. Dieses Buch ist meines Erachtens furchtbar langweilig geschrieben. Aber damals, kurz vor dem Revolutionsjahr 48, wirkte es doch wohl ganz anders in westfälischen Kreisen. Trotzdem muss man Schücking manches nachsehen, denn er hat schließlich sie zu ihrem dichterischen Höhepunkt geführt. Er war der einzige Mensch, der wirklich Verständnis auch für ihre dichterische Größe gezeigt hat und der auch einiges tatkräftig dazu beigetragen hat. Er hat ihr die Sorge um Veröffentlichung, die ganze Arbeit, die damit verbunden ist, aus der Hand genommen. Er hat die ganzen Schreibereien mit Verlegern übernommen und schließlich hat er ja Cotta in Stuttgart, den Verleger auch von Goethe und Schiller, für sie gewonnen und dadurch ist Annette damals schon recht bekannt geworden. Die nächsten Wappen sind die Lastberg-Zwillinge, die Töchter ihrer Schwester von der Burg unten. Beide sind auch unverheiratet geblieben. Die letzte hat die alte Burg verkauft. Sie starb, wie Sie hier feststellen können, 1914. Mit ihrem Tod ist die ganze Familie ausgestorben. Aber Sie sind doch auch mit der Familie verwandt. Ja, das werde ich Ihnen jetzt gleich erzählen. Als die alte Burg verkauft wurde, die Familie haben es einfach nicht über das Herz gebracht, das Fürstenhäuser zu verkaufen, da alle wussten, wie die Drost es liebte. Da kam dann der älteste Sohn ihres Bruders aus Schloss Hülshoff in Westfalen und hat viele ihrer persönlichen Sachen hier im Hause gebracht, um hier das erste Gedenkstätte einzurichten, weil damals der Adligen haben ihr Häuser nicht gezeigt. Daher haben wir gerade so viel, die ganz persönlichen Sachen hier im Hause. Und nur dadurch können wir diesen lebendigen Atmosphäre eigentlich schaffen. Die nächste Wappen, die Sie hier sehen, ist der dritte Generation in über 100 Jahren. Und das ist mein verstorbener Mann. Er starb auch jung, vor vielen Jahren. Es war einer seiner letzten Wünsche, als er starb, dass ich diesen kleinen Besitz erhalten würde. Aber nicht als ein verstaubtes, muffiges Gedenkstätte, die man so oft vorfindet, sondern lebendig mit frischen Blumen, Staubgewicht, das diesen wunderbaren Geist der Droste erhalten bleibt in diesen Räumen, wie sie so geliebt hat. Hier konnte sie sich zurückziehen, um allein zu sein. Hier stieg sie herauf, die oft beschwerlichen Stufen. Aber Levin Schücking schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass sie so oft es nur ging in ihr kleines Refugium, hinaufeilte, um sein ihr Traum, einmal später hier ihren Alterssitz herzuverlegen, der ging nicht in Erfüllung, weil sie ja so früh gestorben ist. Sie muss Lungenschwindsucht gehabt haben. Als junges Mädchen litt sie an einer Lungenkrankheit, die sie aber dann als erste Patientin übrigens bei einem homöopathischen Arzt behandeln ließ und das ist wohl dann weitgehend ausgeheilt worden. Sie starb jedenfalls dann unten auf der Meersburg am 24. Mai 1848 um die Mittagszeit. Annettes Totenzettel lautet: Es hat dem Herrn über Leben und Tod nach seinem unerforschlichen Ratschluss gefallen, am 24. Mai 1848 Anna Elisabeth Freien von Droste zu Hülshoff im 52. Jahre ihres Alters zu sich abzurufen. Ihr Tod war die Folge langjähriger, mit großer Geduld ertragener chronischer Leiden, denen ein Herzschlag auf dem Schlosse Meersburg, wo sie sich zum Besuch bei ihrer Schwester befand, unerwartet ein Ende machte. Sie war stets eine liebevolle, gehorsame Tochter und treue Schwester, und ihre Anhänglichkeit für die ihrigen kannte keine Grenzen. Aber sie war auch voll Erbarmen und Mitleid gegen ihre leidenden Nebenmenschen, die ihr Herz alle mit gleicher Liebe umfasste. Von Gott mit großen Talenten und namentlich mit der schönen Gabe der Dichtkunst ausgestattet, war ihr Streben stets dahin gerichtet, diese Gaben nur zu seiner Ehre zu gebrauchen. Aber unsere Hauptaufgabe ist nicht nur, die Räume zu zeigen, sondern dass wir dazu beitragen, dass der Wunsch der Droste nach 100 Jahren wollte sie gelesen werden. Das ist unsere eigentliche Aufgabe, dass ihr Geist noch weit in die Welt hinausgetragen werde, wie sie selbst es gewünscht hat. Und da manche unserer Gäste nichts mehr gelesen haben von der Drostezeit, der Schulzeit, wir haben alle die Neuigkeiten zusammengestellt und hier draußen aufgelegt, dass unsere Gäste die Möglichkeit, wenn sie hier sind, sich zu informieren. Man hat auch natürlich die Möglichkeit, wenn man es wünscht, etwas mitzunehmen. Ich darf Ihnen ganz kurz aufmerksam machen und draußen bitten. Aus Anlass des 200. Geburtstages der deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff brachten wir Annette und ihre Kinder. Ein Hörstück von Ludwig Harig. Die Sprecher der Zitate waren Melanie de Graaf und Matthias Pornier. Lieder von Annette von Droste-Hülshoff sang Gerlinde Schmidt-Nafts, am Klavier begleitet von Jeliko Jojcic. Die Regie hatte Heinz Horstnig. Sie hörten eine Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1976.